Dieser Ordensegoismus tut der bis zum Heroismus sich nicht selten steigernden Selbstlosigkeit des einzelnen Jesuiten keinen Eintrag. Und ich bin weit entfernt, sie zu leugnen. Das Jesuiten-Individuum opfert sich mit allem, was es ist und hat, dem Orden. Bei ihm ist, wenigstens in der Regel, die Hingabe der eigenen Persönlichkeit ohne Seiten oder Rückblicke auf das Eigeninteresse. Auch mache ich dem Orden aus dem Egoismus, den jede Vereinigung haben und betätigen muss, damit sie überhaupt bestehen und gedeihen kann, keinen Vorwurf. Aber der Jesuiten-Egoismus geht unendlich viel weiter. Er kennt aus Selbstsucht keine Rücksicht auf andere. Jesuitischer Egoismus ist Moloch-Egoismus. Dasein, Glück, Ehre, Wirksamkeit anderer frisst er weg, sich selbst zur Vergrößerung. So stehen die Wesenseigenschaften der Gesellschaft Jesu und die Wesenseigenschaften Jesu Christi in denkbar schneidendstem Gegensatz zueinander und die grundsätzliche Gegenüberstellung ist gerechtfertigt. Hi Christus, hi Jesuitismus. Worte und Werke. Schon im ersten Teile bei der Erörterung der jesuitischen Studienordnung habe ich gezeigt, dass viele Vorschriften, und zwar gerade diejenigen, die äußerlich gut erscheinen, nur auf dem Papiere stehen, dass sie nicht beachtet werden, ja dass in der Praxis ihr Gegenteil befolgt wird, dass aber der Orden gerade mit solchen nicht beachteten Regeln seinen Ruhm geschickt zu mehren versteht. Ganz dasselbe lässt sich bei den Ordenssatzungen nachweisen. Schöne Worte, entgegengesetzte Taten. Der eigentliche Grund dieser charakteristischen Erscheinung liegt im jesuitischen Grundübel der eingeborenen, alles durchsetzenden Unwahrhaftigkeit. Sie ist ein in sich so wichtiger und für das Wirken des Ordens so bedeutungsvoller Punkt, dass ihr im Abschnitte über die Moral des Ordens eine eigene Besprechung gebührt. Die Lobredner des Ordens, seien es nun Jesuiten oder andere, bemühen sich, den Gegensatz zwischen Worten des Jesuitenordens und seinen Werken sorgsam zu verbergen. Nach ihnen ist alles schönste Harmonie, fromme Worte und fromme Taten. Ich werde die vorgetäuschte Harmonie gründlich zerstören und auf dem großen Instrumente, genannt Geschichte, Dissonanzen ertönen lassen, die jedem Ohre, das hören will, die Wahrheit über den Jesuitenorden mit Posaunentönen künden. Wenden wir uns zunächst dem Widerstreite zwischen theoretischer und praktischer Askese zu, und zwar jenem Teile der Askese, der das Wesen der Ordensaskese bildet, den Gelübden. Theorie und Praxis der Gelübde, das Gehorsamsgelübde. Da das Gelübde des Gehorsams in erster Linie den Gehorsam gegen die Ordensoberen zum Gegenstande hat, so versteht es sich von selbst, dass, soweit dieser Gehorsam in Betracht kommt, kein Gegensatz besteht zwischen Theorie und Praxis. Aber der Orden besitzt auf dem Gebiete des Gehorsams ein Prunkstück, das Gehorsamsgelübde der Professen dem Papste gegenüber. Nach ihm bezeichnet sich die Gesellschaft Jesu mit Vorliebe als Kern- und Leibtruppe des Papstes. Und im Allgemeinen, das heißt, solange das Ordensinteresse nicht entgegensteht, sehen wir die Jesuiten ihrem päpstlichen Gehorsamsgelübde entsprechend auch handeln. Wo aber der Papst dem jesuitischen Egoismus zu nahe tritt, da findet er in den Jesuiten die schärfsten und hartnäckigsten Widersacher, die ihm nicht einmal den gewöhnlichen, alle Christen verpflichtenden Gehorsam leisten, geschweige, dass sie ihm ihr Gelübde erfüllen. Die Geschichte des Ordens ist voll solcher Gelübdeerfüllung. Wenige, aber markante Beispiele lege ich vor. Der Jesuit Tyros Gonzales, er wurde später Ordensgeneral, ursprünglich Probabilist, erkannte die Verderblichkeit des Probabilismus und schrieb ein Werk gegen ihn. Das Manuskript schickte er 1673 nach Rom an den Ordensgeneral Paul Oliva zur Begutachtung. Die Druckerlaubnis wurde verweigert. Gonzales wandte sich an Innozenz den 11., der soeben 65 laxe Moralgrundsätze, von denen zahlreiche aus dem Jesuitenorden stammten, verdammt hatte. Der Papst ließ Gonzales Buch prüfen und die Prüfung fiel günstig aus. Darauf erging am 26. Juni 1680 ein Dekret der Inquisition. dem Jesuitengenerale sei im Auftrag des Papstes aufzugeben, in keiner Weise den Vätern der Gesellschaft Jesu zu gestatten, zugunsten minder probabler Meinungen zu schreiben und die Ansicht derjenigen zu bekämpfen, welche behaupten, es sei nicht gestattet, einer minder probablen Meinung zu folgen, wenn man die entgegengesetzte als probabler erkannt habe. Auch bezüglich der Universitäten der Gesellschaft Jesu sei es der Wille seiner Heiligkeit, dass jeder zugunsten des Probabiliorismus schreiben und die entgegengesetzten Ansichten des Probabilismus bekämpfen dürfe. Der General soll allen befehlen, sich dem Willen des Papstes zu unterwerfen. Der Assessor der Inquisition intimierte diesen Beschluss dem Jesuitengeneral am 8. Juli 1680 und der General erklärte, er werde alsbald in allem gehorchen. Wer aber nicht gehorchte, war der Jesuitengeneral Paul Oliva. Wie der Jesuit Gagner berichtet, hat Oliva allerdings am 1. August 1680 ein für den ganzen Orden bestimmtes, die Befehle des Papstes enthaltendes Rundschreiben verfasst. Es soll im Archive des Ordens liegen, versandt wurde es aber nicht. Gagner, der Gesellschaft Jesu, Lettre de Eugenio, Seite 611. Denn sonst hätte González als Dogmatikprofessor an der Universität Salamanca von ihm Kenntnis erhalten müssen. González erfuhr aber erst 1693 etwas von dem 1680 erlassenen Inquisitionsdekrete. Auch sagt er selbst in einer Bittschrift an Clemens XI. Vom Jahre 1702, das Inquisitionsdekret und der Befehl Innozenz des XI. Seien dem Orden nicht übermittelt worden. Der Ungehorsam in so wichtiger Sache ist auch deshalb hervorzuheben, weil er mit einer außerordentlichen Verschlagenheit getätigt wurde. Der Ordensgeneral Paul Oliva legte nämlich das von ihm verfasste Rundschreiben den Inquisitionskardinälen vor, um, wie Patuzzi bemerkt, bei der Inquisition den Glauben an den prompten Gehorsam des Generals zu erwecken. War dieser Glaube einmal da, so erübrigte sich nach jesuitischer Anschauung das, worauf der Glaube sich bezog, nämlich die Absendung des Schreibens. Allerdings hat Oliva am 10. August 1680 ein Rundschreiben versandt, das sich mit Moralfragen beschäftigte, von den Befehlen der Inquisition vom 26. Juni 1680 enthielt es aber nichts. Siehe Friedrich, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, Seite 85. Auch dieses Rundschreiben war ohne Zweifel auf Täuschung des Papstes berechnet. Man konnte nun auf die Frage, ob ein Erlass über die Moralstreitigkeiten abgesandt worden sei, mit Ja beantworten. In einer Eingabe an die Kaiserin Maria Theresia vom 14. August 1761 sagt der Erzbischof von Wien, Kardinal Migazzi, das ärgerliche Buch des bekannten Jesuiten Verrier haben die Bischöfe von Frankreich erstens verworfen, nochmals aber der päpstliche Stuhl auf das Schärfste verboten und der jetzt regierende Papst, Clemens XIII., den von seinem seligsten Vorfahren hierüber getanen Ausspruch bekräftigt und wiederholt. Dessen ungeachtet aber haben die Patres Societatis dies Werk neuerdings zu Neapel zum Druck befördert und sogar hier in Wien jungen Leuten und verschiedenen anderen Personen, die sich von ihnen leiten lassen, eingeraten.